Nacht hoff ich und bet, ne Traum verläuft mir überm Weg, die ich kann nehmen in den Arm, verzaubert mich mit ihrem Charme, denn ich will ne Frau, die ist mein, allein. Ich will ne Traumfrau, damit ich träum nicht mehr allein. Oh Traumfrau, wo bist du? Wahre Liebe immer zu. Und eine Hand, die ich dann halt, die Nähe gibt auch, wenn ich alt. Denn ich will ne Frau, die ist mein, allein. Ich will ne Traumfrau, damit ich träum nicht mehr allein. Irgendwann, ich weiß nicht wie, hofft, dass sie mich erhört. Irgendwie, ich weiß nicht wie, macht Liebe, dass sie mir gehört. Eine Traumfrau und bis dann schlaf ich allein und träum davon. Das ist, was mir bleibt zu tun, bis dieser Traum wahr werden kann. Denn ich will ne Frau, die ist mein, allein. Ich will ne Traumfrau, damit ich träum nicht mehr allein. Sie ist mein, allein. Ich will ne Traumfrau, damit ich träum nicht mehr allein. Eine Traumfrau und bis dann schlaf ich allein und träum davon. Das ist, was mir bleibt zu tun, bis dieser Traum wahr werden kann. Denn ich will ne Frau, die ist mein, allein. Ich will ne Traumfrau, damit ich träum nicht mehr allein.